Ich weiß, dieser erste Teil war etwas gedrängt, war natürlich einiges an Theorie. Ich habe versucht, es möglichst erfahrungsgesättigt vorzutragen. Jetzt im zweiten Teil werden noch einige Erfahrungen hinzukommen, und zwar im Wesentlichen aus unserer Lernwerkstatt Natur, aber nicht nur daraus, die dann gewissermaßen die pädagogische Umsetzung etwas deutlicher und anschaulicher machen können. Sie können, ja, gut, ich möchte Ihnen Bausteine des Erfahrungslernens vorstellen, weil gerade in unserem üblichen Lernverständnis nicht wirklich bewusst wird, dass wir nicht nur mit dem Verstand lernen. Im üblichen Sinne ist es der Verstand das Hauptorgan des Lernens, was immer Verstand ist. Ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Aber in unserem täglichen Leben sprechen wir eher so. Wir lernen sozusagen mit allen Fasern unseres Körpers. Wir lernen mit unseren Emotionen, wir lernen mit unseren Sinnen, wir lernen mit den Bewegungen und so weiter. Der Verstand ist etwas, was relativ spät dazukommt. Er braucht nämlich das Bewusstsein, und das Bewusstsein ist nicht von Anfang an vorhanden, allenfalls ein auftauchendes Bewusstsein. Natürlich ist sich ein einjähriges Kind vieler Dinge schon bewusst, aber ich könnte nicht sagen, dass ein neugeborenes Baby in diesem Sinne ein Bewusstsein hat. Und trotzdem lernt es, trotzdem macht es Erfahrungen, und genau auf diesen Erfahrungen setzt dann später unser anderes, unser logisches und systematisches Denken auf. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und gerade wenn es darum geht, sozusagen den Alltag als Lernsituation zu begreifen, in dem vieles jenseits des Bewusstseins durch tägliche Praxis passiert, dann müssen wir genau dieses nicht bewusste Lernen untersuchen. Und das hat mit Wahrnehmen und Beobachten zu tun, denn sie kommen in viele Situationen, wo im Alltag was passiert, und das steht nicht in ihren Tests und nicht in ihren Beobachtungsbogen oder Beobachtungsschemata. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Wir gehen also von, es hat sich als sinnvoll für unsere Beobachtungen herausgestellt, sagen wir mal, vier Kategorien zu unterscheiden, die zu unserem Denken beitragen. Die haben wir dann Denkformate genannt. Nur falls Sie diesem Begriff mal begegnen. Ich habe sie hier umgangssprachliche Bausteine des Erfahrungslernens genannt. Das heißt aber zunächst einmal, wenn ich von diesen Weisen des Denkens spreche, dass Denken nicht nur mit dem Verstand zu tun hat, dann ist doch die Frage, was ist dann Denken? Das heißt, damit Sie das Folgende verstehen, müssen Sie sich davon befreien, dass Denken nur den Verstand gebrauchen heißt, sondern viel umfangreicher ist. Aber was ist dann Denken? Denken sind alle Formen der inneren Verarbeitung. Also all das, was in diesem Knäuel nach dem Bindfaden da passiert. Das nenne ich im Ganzen innere Verarbeitung, ohne es im Einzelnen noch zu benennen. Das kommt später. Aber was bedeutet innere Verarbeitung? Innere Verarbeitung bedeutet, aus ungeordneten Informationen mit den Mitteln des Gehirns und mit den Mitteln der Kultur geordnete zu machen. Also aus der Fülle der Reize, die um uns herum passieren, die herauszuwählen, die bedeutsam sind. Jetzt, das ist für uns Erwachsene schwer nachzuvollziehen, denn Sie sitzen alle hier, weil Sie sich hier angemeldet haben. Sie wissen, dass Sie in einem Vortragssaal sind. Natürlich sind Tisch und Stühle bedeutsam, das sehen Sie alles, das nehmen Sie wahr. Ein Säugling würde das so nicht wahrnehmen, der würde eine Fülle an Reizen hier erleben, das wissen Sie auch. Und Sie würden ihn vor dieser Fülle an Reizen normalerweise schützen. Und Sie wählen ihm einen Ausschnitt aus, der für ihn bedeutsam ist, und sagen, guck mal, da sitzt die Lieselotte, deine Tante. Nur irgendein Beispiel zu nennen. Das heißt, Sie nehmen aus dieser Fülle in diesem Rahmen etwas Bedeutsames heraus, Sie sortieren die Informationen für dieses Kind vor und lenken seine Aufmerksamkeit auf dieses Vorsortierte. Das machen Sie, weil Sie natürlich schon diese ganzen Mittel der Kultur und des Sozialen im Kopf haben. Die bieten Sie dem Gehirn an, dem Kind an, Entschuldigung, nicht dem Gehirn, sondern dem Kind an. Diese bedeutsamen sozialen Ordnungen und kulturellen Ordnungen, das ist ein Hund. Jetzt gehen wir spazieren, jetzt fahren wir im Wägelchen und was weiß ich was. All dies, das sind Organisationsformen, in denen die unendlichen Reize, die möglich sind, eine bestimmte Ordnung innerhalb unserer Kultur erfahren. Und diese Ordnung geben wir dem Kind weiter. Und das Kind lernt mit seinen Sinnen aus diesen Angeboten sozusagen Bedeutsames herauszufiltern. Das heißt, es muss auch mit den Mitteln seines Gehirns Ordnung schaffen. Es ist also ein Zusammenspiel mit den Möglichkeiten des Gehirns, mit den Möglichkeiten der Kultur. Zusammen ergeben sie eine Ordnung, zum Beispiel später die Sprache. Aber bevor es soweit ist, haben die Kinder verschiedene Möglichkeiten, die ihnen auch kulturell zugestanden werden, Ordnungen zu schaffen. In ihrem Kopf und außerhalb ihres Kopfes. Und die haben wir hier Denkformate genannt. Diese Möglichkeiten müssen von Geburt an entwickelt werden. Wir haben vier dieser Kategorien gebildet, weil sie uns sinnvoll erschienen, und dazu will ich Ihnen jetzt Beispiele vorstellen. Die erste Kategorie, Denken durch Handeln oder handelndes Denken. Ich zähle das zunächst auf, es kommen dann ganz viele Beispiele und Erläuterungen dazu. Das zweite ist, Denken durch Gestalten, also etwas gestalten. Die dritte Möglichkeit, Denken durch Erzählen, erzählendes Denken, gestaltendes Denken, handelndes Denken, handelndes Denken, gestaltendes Denken, erzählendes Denken. Und als viertes haben wir dann noch hinzugenommen theoretisches Denken. Das ist vielleicht das Schwierigste dabei. Ich will diese Kategorie jetzt nicht vorweg erklären, sondern werde jetzt zu den einzelnen viele Beispiele bringen, damit Sie da einen besseren Eindruck davon gewinnen. Zunächst zum handelnden Denken. Wer von Ihnen hat sich zuletzt mal so auf den Boden gelegt, und diese Erfahrung in dieser Weise auszukosten? Machen wir als Erwachsene nur noch sehr, sehr selten. Aber dadurch, dass das Kind sich auf diesen Boden legt, atmet, berührt, seine Schwerkraft auf diesem Boden spürt, seine Schwere oder Leichtigkeit, das feuchte Laub riecht, das alles sind Dinge, die an dieser Stelle sozusagen die Erfahrung ausmachen. Und dieses Kind macht das sozusagen mit vollem Einsatz. Und das ist zum Beispiel bedeutet, sich schmutzig machen. Und der Schmutz spielt ja keine Rolle, sondern die Erfahrung, die dahinter steckt, die ist das Wichtige. Erfahrung von Ehre, das ist natürlich etwas, was Kindern tagtäglich begegnen kann. Die alten Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde kommen den Dingen nahe, die mit dem Erfahrungslernen zu tun haben. Das Feuer ist dabei natürlich das Schwierigste für die Kita. Ja, ich habe ja schon gesagt, natürlich ist schmutzig machen gehört dazu und es gehört eine Toleranz dazu, aber erläutern Sie mal den Eltern, was dieses Kind hier lernt, während es sich dabei schmutzig macht. Überlegen Sie sich mal, ob Sie das in einem Ihrer Beobachtungsbogen dafür eine Kategorie finden. Bei den Lerngeschichten finden Sie nichts, bei den anderen erst recht nichts. Was ist das, was der Junge da macht? Es ist lustig anzugucken, das können wir alle nachvollziehen, aber was passiert? Ich will es Ihnen an dieser Stelle nicht erläutern. Hier dasselbe. Was machen diese Kinder? Machen sie nur ihre Stiefel schmutzig? Und dazu muss man wissen, dass diese Stiefel vorher an den Füßen waren. Und die Gummistiefel sich natürlich leicht von den Füßen lösen und dieser Matsch eine hohe Saugfähigkeit hat. Und die Kinder, die mit den Stiefeln nicht, zunächst nicht mehr herausgekommen sind. Und dann jetzt anfangen, damit zu experimentieren mit dem Wasser und den Stiefeln als Gefäß. Auch das ist schmutzig machen. Aber was steckt hinter diesem schmutzig machen? Das muss man entdecken. Da die Bäume gehören natürlich mit zur Erde. Und wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen, dass zu diesem Baumklettern natürlich auch immer jemand gehört, der dabei steht. Der ist hier nicht, oder die ist hier nicht sichtbar, aber sie gehört dazu. Auch hier. Das sind Erfahrungen, die man durch Bewegung macht, durch Handeln macht, aber die natürlich nicht nur sozusagen im Sinne der Psychomotorik Bewegungen sind, sondern diese Kinder bewegen sich, sie tasten, sie spüren die Feuchtigkeit, sie spüren die Rauheit der Rinde, sie riechen, sie haben Mut, hier über diesen Graben sich zu robben, sie sind zu zweit, sie stehen in einer sozialen Beziehung und sie stehen in einer Beziehung zu einer Beobachterin, nämlich der Erzieherin, die beiseite steht und ihnen gewissermaßen durch ihr Zugucken den Rücken stärkt. Das ist da alles drin. Das heißt Denken durch Handeln. Also diese psychomotorische Verengung, die muss man dabei überwinden. Es geht hier nicht nur um Motorik isoliert. Es geht um Motorik plus Sinne, plus Emotionen, plus soziale Beziehungen. Aber im Vordergrund steht die Bewegung. Das ist nämlich der Ort und die Weise, mit der die Erfahrung gemacht wird. Schiefe Ebenen im Gelände sind natürlich ein wunderbares Experimentierfeld. Wir hatten in diesem Gelände schöne, steile Lehmwände und die Kinder fanden hunderte von Möglichkeiten, diese Lehmwände oder Lehmhügel rauf und runter zu kommen. Und jedes Kind hat es individuell anders gemacht. Die einen haben sozusagen das Schwierigste an den Anfang gestellt und die anderen haben das Einfachste genommen und haben sich von Schwierigkeit zu Schwierigkeit getastet. Die einen haben von vornherein Hilfsmittel genommen und haben dann ohne Hilfsmittel aufgehört, die anderen haben ohne Hilfsmittel begonnen und haben mit Hilfsmittel aufgehört. Es gibt da keine Regel und es kann auch keine Regel geben, weil jedes Kind entlang seinen Erfahrungen geht und seine Erfahrungen ein Stück weit herausfordert und aus seinen vergangenen Erfahrungen den Mut zu neuen Erfahrungen schöpft. Warum hier schiefe Ebenen steht, ist gleichzeitig ein Verweis darauf. Es geht hier nicht nur um Psychomotorik, das sagte ich schon, und nicht nur um Motorik, sondern alles, was damit zusammengehört, auch um Schwerkraft, um den Umgang mit Schwerkraft, mit Gleichgewicht. Und keine Physik funktioniert ohne solche Erfahrungen. Und diese Erfahrungen können Sie in keinem Experiment nachholen. Ich will nochmal an diese Stelle zurück. Sie alle kennen Gisela Lück und ihre Experimente. Ich könnte sagen, wenn ich das jetzt ein bisschen isoliere, das ist Chemie, was der da macht. Dieser Dreck hat mit Chemie zu tun. Weshalb? Hat auch mit Physik zu tun. Ist nämlich das, was in der Chemie und der Physik unterschieden wird zwischen Lösung und Gemenge. Eine Lösung, eine Salzlösung, da löst sich etwas ganz auf, ist nicht mehr sichtbar. Ein Gemenge, da befindet sich sozusagen der Gegenstand, der aufgelöst wird, in kleinsten Verteilungen noch in dieser Lösung drin und kann letztlich per Filter auch wieder rausgeholt werden, wenn der eben fein genug ist. Das kann ich natürlich im Labor machen. Ich kann im Labor Gemenge und Lösungen herstellen. Aber stellen Sie sich mal vor, ein Gemenge auf einer kleinen Petrischale mit zwei Fingern betastet, um rauszukriegen, aha, das ist eine Gemenge von Lehm und Wasser. Und diese Erfahrung eines Gemenges, wo ich sozusagen mit dem ganzen Körper und den Händen in diesem Gemenge sozusagen handle, das sind Erfahrungsunterschiede. Und das muss man sich klar machen, wenn es darum geht, Physik, Chemie in Kästen oder im Bereich von Naturerfahrungen zunächst. Es sind nicht nur, dass man Erfahrungen macht, sondern die Qualität der Erfahrungen ist unterschiedlich. Und das wird, glaube ich, an diesen Bildern sehr deutlich, auch beim ersten Bild. Das ist natürlich was anderes, wie wenn ich ein Laubblatt auf der Petrischale mit zwei Fingern anfasse und dran rieche. Ja, verschiedene Formen, schiefe Ebenen, ist klar, dass da gewünscht wird. Bis hin, dass das mit dem Bollerwagen ausprobiert wurde. Ja, natürlich, Tiere erleben ist auch ein Anfang von Naturwissen. Und letztlich dann auch von Naturwissenschaft. Aber Erfahrungen mit Tieren machen. Und zunächst trifft es einfach mal die armen Viecher, die nicht schnell genug sind, um davon zu laufen. Ja, von daher haben alle Kinder mit Regenwürmern und mit Schnecken irgendwas zu tun gehabt, wenn man sie gelassen hat. Da muss man natürlich schon aufpassen, dass die armen Viecher nicht gequält und zerlegt werden. Das gehört natürlich dazu, dass man nicht dasteht und zuguckt, sondern dass man mit den Kindern so in Verhandlung steht, dass man ihnen auch klar machen kann, dass man vielleicht diesen Regenwurm nicht zerschnippeln sollte oder schon gar nicht so in die Länge ziehen sollte. Aber das nicht als moralischen Appell, sondern das muss man natürlich seine eigene Haltung überzeugend verkörpern. Tja, kommen wir zum Wasser, ein unendliches Experimentierfeld, aber nicht im Sinne von Kästen, sondern im Sinne eines Experimentierens mit Erfahrungen im Bereich von Natur. Also bei diesem Umgang mit Wassern ist mir klar geworden, der Unterschied zwischen einer angeleiteten Pädagogik und einer Pädagogik des wahrnehmenden Beobachtens. Wir mussten erfahren, dass, und jeder, der solche Situationen erlebt, erlebt das Gleiche, dass Kinder, die solche Gelegenheit haben, unendlich intensiv mit diesen Sachen spielen im Sinne eines kindlichen Arbeitens, sie unendlich variieren, unendlich viele Möglichkeiten finden, es nochmal neu anzupacken, nochmal anders und neu zu variieren, neues Instrument einzusetzen. Und dann habe ich festgestellt, mir als Beobachter, selbst wo ich an solchen Sachen interessiert bin, mir wird langweilig dabei. Ich kann das keine 2-3 Tage beobachten, in dem Sinne, ohne unaufmerksam zu werden. Kinder machen das mit hoher Aufmerksamkeit leicht 2 Tage. Und 2 Dinge sind dabei wichtig. Erstens, sie machen das, weil sie andere Kinder haben, die mit ihnen da kooperieren und die auf ihrer Ebene sozusagen ständig neue Ideen dazu beitragen. Also dafür sind die Gleichaltrigen wichtig. Und zweitens, ich selbst habe gar nicht so viel Fantasie, um den Kindern immer wieder Neues anzubieten, dass sie so herausfordern würde, wie das, was sie sich selber in Kooperation mit den anderen Kindern als Aufgaben stellen. Ich bin der Dumme dabei. Wenn ich als Pädagoge den Anspruch erheben würde, ich zeige euch, wo es lang geht, dann würden diese Kinder verarmen. Und das ist ein wesentlicher Grund, den Kindern den Raum zu lassen, weil wir nicht mehr die Geduld haben, auch nicht mehr das Einfühlungsvermögen, all das zu entdecken, was Kinder zu entdecken, dazu liegt das zu lange für uns zurück. Wir können viel davon wieder hochholen, indem wir geduldig den Kindern zugucken und uns freuen, was dann alles passiert. Dann quillt sozusagen auch unsere eigene Vergangenheit, wenn die da schön war, wieder hoch, und das ist auch gut so. Aber sie sollte uns doch da skeptisch machen vor allzu vielen pädagogischen Jupiter-Tums. Also zu handeln wie ein Jupiter, der alles schon weiß, wo es lang geht. Natürlich gehört da Materialien und Werkzeuge dazu, mit denen man immer wieder neue Erfahrungen machen kann. Wir haben in der Regel Werkzeuge genommen, und das kann ich nur empfehlen, die die Kinder kennen. Also all das, was Papa im Keller hat, in seiner Werkzeugkiste, oder in seiner Küche hat oder was man mal in der Werkzeugkiste oder in der Küche hat, je nachdem wie die Aufgabenverteilungen sind. Das ist ja heute durchaus flexibel. Also es geht um Werkzeugkiste und Küche. Das sind die Werkzeuge, die die Kinder kennen und mit denen sie vertraut sind und mit denen sie zunächst einmal weitergehende Erfahrungen machen. Es macht keinen Sinn, ihnen spezifische wissenschaftliche Instrumente in die Hand zu geben. Das macht erst dann Sinn, wenn sie alles andere ausprobiert haben. Das einzige, sagen wir, Instrument, was wir ihnen in die Hand gegeben haben, was eben eher in ein Labor gehört, ist die Lupe. Und das Fernglas, weiter sind wir nicht gegangen. Sie sehen, das sind Alltagswerkzeuge bis hin zu hässlichen Plastikgießkannen. Aber es gibt ja inzwischen nichts mehr Schöneres. Ja, die Schläuche aus dem Baumarkt, irgendwelche Plastikflaschen, sind natürlich viel bessere Experimentiergeräte als chemische Reagenzgläser, Petrischalen und kommunizierende Röhren. Ich könnte Ihnen Szenen von Aufnahmen zeigen, wo, mit welchem Variationsreichtum hier das Prinzip der kommunizierenden Röhren, wenn Sie so wollen, ausprobiert wird. Aber es geht natürlich nicht für die Kinder gar nicht um die kommunizierenden Röhren, sondern wie kriege ich das Wasser da rein und raus und ja. Ja, hier die Werkzeuge, da die Lupe. Nochmal und da das Fernglas. Warum Lupe und Fernglas und kein Mikroskop? Weil die Kinder das Verhältnis zwischen dem, was sie mit dem normalen Auge sehen und dem, was sie durch die Lupe und das Fernglas sehen, ein Verhältnis herstellen können. Sie können das, was sie durch die Lupe sehen, auch mit bloßem Auge sehen. Wenn sie durch ein Mikroskop gucken, dann können sie das, was sie im Mikroskop erkennen, eben nicht mehr sehen, wenn sie das Mikroskop weglassen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Aber erstmal ein Verhältnis herzustellen zwischen dem normalen Auge und dem sozusagen etwas verstärkten Auge durch Lupe und Fernglas und dann das Verhältnis herzukriegen, wie funktioniert das, das ist, glaube ich, sehr wohl in Ordnung und passt gut rein. Und wer das alles kann, der kann dann auch zum Mikroskop greifen. Warum nicht? Ich sage da keine Altersgrenzen. Es geht nur darum, dass man hier einen bestimmten Weg einhält und nicht das eine vor dem anderen macht. Also nicht mit dem Mikroskop beginnt und sozusagen mit dem Alltag endet. Das halte ich für die falsche Reihenfolge. Beim Fernglas ist es natürlich wunderbar, dass man es auch noch rumdrehen kann, mal die Dinge näher und mal die Dinge ferner sieht. So viel zum konkret handelnden Denken oder konkreten Denken. Komme ich zum gestaltenden Denken. Damit ist Sammeln und Ordnen gemeint. So, Sammeln und Ordnen ist eine Form des Gestaltens. Da ist das Nachsinnen gemeint, also das sinnliche Nachvollziehen. Zum Beispiel, indem man Bilder malt, indem man eine Burg baut. Und damit auch das Nachempfinden der Geschichten, die da drinnen stecken. Kinder brauchen dafür nur Gelegenheit. Und dazu gehört, dass sie eben gesammeltes Material auch in die Einrichtung mit hineinnehmen können. Das heißt, es ist natürlich verständlich, dass sie nicht alles Material irgendwo in der Kita haben möchten. Aber von daher ist es eben eine wichtige Aufgabe, und das wäre sozusagen das pädagogische Entgegenkommen, den Kindern Orte zu schaffen, an denen sie so etwas sammeln und ausstellen können, ohne dass die ganze Kita versagt. Sammeln und Ordnen ist natürlich ein Ordnen der Welt, der Wirklichkeit. Und diese Ordnungsprinzipien sind unterschiedlich. Die können manchmal optisch, wie bei Montessori, nach bestimmten Kategorien und Größen gehen. Die können aber auch ganz willkürlich sein. Gucken Sie in Ihre Handtaschen hinein und überlegen Sie mal, nach welchen Kategorien Sie da etwas gesammelt haben und geordnet haben. Auch das ist Sammeln und Ordnen. Oder ich brauche nur auf meinen Schreibtisch gucken, wenn ich den aufräume, finde ich nichts mehr. Das geht ganz vielen so, weil man so innere Ordnungen hat, die aus dem Gebrauch kommen und die nichts mit unseren logischen Kategorien zu tun haben. Natürlich dann für andere auch nicht mehr nachvollziehbar sind. Ich konnte mich mit meiner Frau nie über ein gemeinsames Bücherregal einigen. weil ich bei ihr die Bücher nicht mehr finde und sie findet bei mir die Bücher nicht mehr. Also, ja. Das Ordnen ist das der Anfang des Konstruierens. Technik hat etwas mit Konstruieren zu tun und Konstruieren hat etwas mit Materialien zu tun, die geordnet sind. Und mit Ordnungsprinzipien, die man erkennen kann. Dieses Bild zeige ich gerne, weil es damit zwei, einfach um auch die Skeptiker immer wieder davon zu überzeugen, wenn Sie da mal gucken, diese Brückenkonstruktion, wo der Kiesel zwischen diese beiden Pfeile geklemmt ist, das entspricht dieser Brückenkonstruktion, die von den alten Römern bis in die Romanik hinein verwendet wurde, die natürlich auch heute noch verwendet wird. Das sind diese zwischen die Widerlage eingespannten Brücken. Das ist ein Prinzip. Die Kinder haben das vollkommen. Die merken, die Widerlage müssen stark sein, damit die nicht auseinandergedrückt werden. Und hier sehen Sie die aufgelegte Brücke, die ganz anderen Prinzipien. Das sind, ohne dass Sie das erklären müssen, Erfahrungen mit physikalischen Dingen, die später Physik werden. An dieser Stelle aber noch keine Physik sind, sondern Alltagserfahrungen im Naturbereich, die sozusagen mit dem ganzen Körper nachvollzogen werden. Natürlich enthalten diese Bauwerke Geschichten, die wir oft nicht kennen, weil wir nicht dabei sind. Manchmal sind wir dabei, dann erfahren wir was von diesen Geschichten. Was hier so chaotisch erscheint, ist sozusagen, sind die Bauwerke von vier Kindern an einem Platz. Und sie gehen alle um das gleiche Thema. Jeder baut aber seine eigene Geschichte. Und diese kreuzen sich gewissermaßen da. Es stört überhaupt nicht, dass jeder hier eine völlig andere Geschichte fantasiert, während er sein Bauwerk zusammen mit den anderen baut und gemeinsame Wege baut, gemeinsame Umrandungen baut und in diesen Umrandungen unterschiedliche Geschichten sich abspielen. Tja, Kochen, Feuerstelle, da kann man die Geschichten erahnen, die dahinter stecken. Noch zum Gestalten und Denken. Auch so kann man dann den Regenwurm wieder sehen. Man begegnet ihm auf neue Weise wieder. Man erinnert sich, indem man ihn malt, zeichnet, tont und was weiß ich was. Die steilen Berge und das Hochklettern. Da. Ebenfalls am Seil eine solche Lehmwand hochkrabbeln. Gucken Sie hier die großen Hände, mit denen man sich festhalten muss. Ja. Auch das gestaltet das Denken. Hier ist der Schmutz, bedeutet der Schmutz wieder was anderes. Es ist der Lehm aus diesem Waldgelände, der hier als Gestaltungsmittel selbst benutzt wird. Sie brauchen nur in die zeitgenössische Kunst gucken, dann finden Sie ganz viele solcher Techniken wieder. Kommen wir zum dritten, zum Erzählenden Denken. Was jetzt hier in den Bildern schon enthalten war, Geschichten, die manchmal unausgesprochen bleiben, weil die Kinder noch gar nicht so viel sprechen können, aber da sind Geschichten drin und manchen Begriffen erfahren wir es. Im Erzählenden Denken kommen diese Geschichten ans Licht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Kinder denken zunächst mal in den Geschichten. Und hier ein Beispiel, Entschuldigung. In Geschichten denken. In diesem Gelände gab es eine Höhle, die ursprünglich mal ein Bunker war und der war abgedeckt. Und diese Höhle war kolossal interessant, vor allem weil man nicht hinein konnte. Und so sind am Eingang dieser Höhle unendlich viele Geschichten entstanden. Da ist der Bär drin. Die haben ein Gitter drauf gemacht, damit er nicht raus kann. Lasst uns auf Bärensuche gehen. Ich habe eine Spur gefunden. Ich habe was gefunden. Was denn? Ein Knochen. Das sind Stöcke, die unter der Erde liegen. Vielleicht ein Dino-Knochen? Die Jungen schauen sich die Knochen ganz genau an. Ich weiß, warum hier die Höhle ist. Da war eine Lawine und dann ist da ein Loch entstanden, wo gefährliche Dinge drin sind. Und deshalb hat die Polizei ein Gitter dahin gemacht. Oder vielleicht hat Bruno der Bär darin gelebt. Und der Bär weiß jetzt eh nicht mehr, wo sein Zuhause ist. Und jetzt wird er in Bayern aufgestellt, im Museum. Sie ahnen, wann diese Geschichte entstanden ist. Oder Kevin und Philipp unterhalten sich dreijährig. Da ist die Bärenmama drin, die ist böse, komm, lass uns schnell runter. Ist die böse? Ja, vielleicht will die uns beißen. Da gibt es auch Babybären, die sind lieb. Da ist ein Krokodil, der ist böse, der will beißen. Also, Kinder können gar nicht anders. So laufen die Bären im Winter, nämlich ganz langsam, weil der Schnee so tief ist. Also auch hier eine Geschichte. Fazit, Kinder in diesem Alter, für die gibt es keine Bären an sich. Aber Bären gibt es nur in Geschichten. Es gibt sozusagen nicht den abstrakten Bären, sondern es gibt eine ganze Menge Bärengeschichte. Der abstrakte Bär, der kommt viel später. Aber Kinder benutzen auch diese Erzählungen, um sich damit was zu erklären. Und zwar, sie erklären sich die Dinge aus Zusammenhängen, die sie bereits mal erlebt haben. Das ist jetzt ein Beispiel aus Reggio. Gucken Sie sich dieses Bild an. Und dann die Erklärung. Das ist kreativ. Ein Zusammenhang aus dem Alltag wird benutzt, um sich etwas zu erklären, was man noch nicht kennt. Also das ist ein Beispiel aus Reggio. Der Schatten ist wie der Abend, der kommt, wenn die Sonne scheint. Der Schatten ist wie der Abend, wenn die Sonne scheint. Also zwei Erfahrungen. Die Sonne scheint, die Erfahrung hat man und Abend hat man. Oder die Füße sind wie Magneten, sie halten die Schatten fest. Also man könnte diese Beispiele natürlich unzählig vermehren. Hier nochmals zum Thema Dreck und Leben. Auch hier muss man wissen, was ist das, dieser Schmutz, was bedeutet dieser Schmutz? Die Erfahrung vom Schnee und Schneematsch wird gewissermaßen in diese neue Erfahrung hinein projiziert, denn diese Kinder wurden von ihren Eltern vermutlich nie in diesen Matsch gelassen. Sie haben noch nicht erfahren, wie dieser Matsch am Gummistiefel zieht und sie haben noch nicht erfahren, dass das Wasser in den Gummistiefel oben reinrennt. Das ist ein Krokodilschiff. Mein Krokodilschiff schwimmt auf alle Fälle, weil Krokodile schwimmen ja auch. Also Sie merken, Kinder sind interessiert, sich daraus Erklärungen zu machen. Die sind mal in unserem Verständnis nachvollziehbar und mal weniger nachvollziehbar. Sie sind immer gut, sie sind nicht besser und schlechter, sondern sie sind aus dem Erfahrungsgehalt dieser Kinder geschöpft und von daher eine wirklich kreative Leistung. Hier aus dem Erfahrungsschatz eine Erklärung zurechtzubasteln, das ist eine intellektuelle Leistung. Die Schnecken haben in den Bäumen festgeklebt, da haben wir die gefunden und abgemacht. Wie können die denn da kleben? Die machen in ihrem Körper so etwas Ähnliches wie Kleber und das ist ihr Schneckenschleim. Oder ich nenne diese Erklärungen immer Ist-Wie-Erklärungen. Die Kinder sagen, das ist wie. Die Federn sind wie Zähne. Wenn sie dieses Ist-Wie sich mal im Kopf behalten, dann werden sie und in ihrem Alltag daraufhin verfolgen, dann werden sie merken, dass Kinder ganz viele solche Ist-Wie-Erklärungen haben. Und auch wenn sie noch so absonderlich klingen und merkwürdig klingen und uns zum Lächeln verursachen, Es sind immer Erklärungen, in denen Kinder wichtige Erfahrungen, die sie gesammelt haben, benutzen, um weiterzudenken. Oder hier Marlene. Ein interessantes Phänomen im Ruhrpott. Sie hat vermutlich hier noch nie eine Kuh gesehen. Aber hat es wahrscheinlich Ferien auf dem Bauernhof irgendwann mal gemacht. Auch das, solche Beispiele machen dann auch oft Literatur aus. Und hier eine Literaturtheorie, nämlich einer Schriftstellerin, die sich an ihre Kindheit erinnert. Lang glaubte ich, das Gelernte säße auf endlosen Regalen im Hinterkopf, ähnlich wie das Eingemachte im Keller. Misstrauisch beobachtete ich im dreiteiligen Spiegel der Frisierkommode, das ist Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre gewesen, wo es noch Frisierkommoden gab, im dreiteiligen Spiegel der Frisierkommode, ob sich mein Hinterkopf gehörig nach außen wölbte, um all das Schöne und Kluge speichern zu können, das ich wusste und noch wissen würde. Ist das nicht schön? Sie können es nachlesen bei Ulla Hahn, das verborgene Wort. Die ganz viel über ihr Verhältnis zur Sprache in der frühen Kindheit da geschrieben hat. Und wenn Sie etwas über sprachliche Bildung in der frühen Kindheit lesen wollen, dann können Sie sich ganz viel sparen, wenn Sie diesen Roman lesen. Da steht ganz viel drin, was Sie sehr gut brauchen können und was Sie in keinem Förderprogramm finden. Jetzt der schwierigste Übergänge zum theoretischen Denken, denn Sie werden jetzt fragen, ja, wo kommen die Kinder endlich zu den richtigen Theorien? Richtig in Anführungsstrichen. Denn man muss sagen, es gibt keine richtigen Theorien, sondern es gibt nur richtige Theorien im Sinne unserer Naturwissenschaften und nur im Sinne der Theorien, die sich in den letzten 400-500 Jahren entwickelt haben. Es hätten sich alternative Theorien entwickeln können, die ganz anders ausschauen. Aber die haben sich nun mal aus bestimmten Gründen nicht entwickelt, das ist historisch interessant. Aber es sind die Theorien, die wir haben, die sind nicht, ja gut, die erlauben uns manches zu tun, insofern sind sie natürlich schon richtig, aber es sind keine, nicht in dem Sinne richtige Theorien, weil Gott sie so gemacht hätte. Das ist nachweislich falsch. Aber trotzdem, wann können Kinder diese Theorien gebrauchen? Und hier sind wir selber noch am Suchen. Aber wir haben festgestellt, dass bei einigen früher, bei anderen später, aber so gegen Ende der späteren Kindergartenzeit, Kinder sehr interessiert sind an den Erklärungen der Erwachsenen. Und diese ganz schnell aufnehmen, was die Erwachsenen ihnen erklären. Und dann entstehen solche Mischtheorien. Nämlich Theorien, wo sie ihre eigenen Erfahrungen mit den Erklärungen der Erwachsenen als kulturellen Theorien miteinander vermischen. Zum Beispiel hier. Wie machen das die Rehe? Die rutschen nicht. Haben Rehe Hufeisen an den Füßen? Vielleicht ist da Magnetismus. Vielleicht haben die magnetische Füße mit Hufeisen. Na, wir müssen den Rehen morgen auf die Füße gucken. Also hier haben Sie zwei Indizien dafür, dass Kinder jetzt offen werden für diese kulturellen Theorien, die wir naturwissenschaftliche Theorien nennen. Sie nehmen diese Erklärung der Eltern auf und vermischen sie mit ihren Erfahrungstheorien. Und es gibt dann diese Hybridtheorien, könnte man sie auch nennen, oder Mischtheorien, wo sie versuchen, beides unter einen Hut zu kriegen. Das Zweite ist aber, sie werden zu ungläubigen Thomasen. Sie glauben nur noch das, was sie selber sehen. Das heißt, wir müssen den Rehen morgen auf die Füße kommen. Das heißt, sie glauben ihren eigenen Theorien nicht mehr, sondern wollen wissen, ob sie stimmen. Und sie müssen in der Praxis stimmen. Und das ist ein entscheidender Schritt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, aber der müsste noch genauer untersucht werden. Ich hoffe, wir sind bei unseren Auswertungen. Jetzt kommen wir noch ein Stückchen weiter. Eine Schattentheorie, der Schatten ist aus Luft wie Sauerstoff, aber der Schatten ist aus schwarzem Sauerstoff, was Kohlensäure ist. Ja, weil Kohlensäure schwarz ist und darum glaube ich, dass sie den Schatten macht. Nachts verschwinden die Schatten, weil die Pflanzen, die sich von Kohlensäure ernähren, sie essen. Und die Schatten werden Nahrung für die Pflanzen. Glaube ich jedenfalls. Sie merken diesen Skeptizismus. Oder, weißt du, warum das Feuer brennt? Ja, ich glaube, weil die Schwefelsäure im Feuer anfängt zu vibrieren, reibt an den Holzscheiten und dadurch setzt sich die Holzscheite in Brand. Da gibt es eben doch sowas mit den Schwefelhölzchen, oder? Hat man noch schon was gehört? Da, wo die Dinge sichtbar sind, kommen die Kinder allerdings schon zu wirklich guten Erklärungen, wie zum Beispiel hier. Warum hat das Holz eigentlich beim Brennen immer so geknackt? Das hat immer so geknackt, wenn die Tür auf war, dann schnellen die Flammen immer hoch, ist doch klar. Wenn die Tür auf ist, kommt die ganze Luft rein, das Feuer frisst die Luft und wird groß und stark. So ist das. Ist doch ganz einfach. Sie merken, da wo die Kinder das mit ihren Sinnen nachvollziehen können, kommen sie zu sehr guten und präzisen Beobachten und auch sehr guten Beschreibungen. Da, wo man Hintergrundwissen weiß, also wo man Chemie und letztlich etwas braucht, was man nur in Experimenten entdecken kann, da fangen sie an, ihre Erfahrungswissen und das andere miteinander auf eine Weise zu vermischen, die für uns belustigend wirkt. Ach, die Kinder verstehen ja noch, aber sie sollten es umgekehrt sehen. Die Kinder verstehen und versuchen zu begreifen vor ihrem Erfahrungshintergrund. Und dann wird es wichtig, ihnen die Erfahrung zu ermöglichen, die diese Verbindung dann auch schafft. Und dann sind sie vielleicht auch bereit, bestimmte Experimente, die in diesem Erfahrungshorizont passen, dann auch aufzunehmen. Es kommt noch was Drittes an diesem Übergang hinzu, nämlich sie benutzen kulturelle Hilfsmittel, Bilderbücher, Bestimmungsbücher, sie blättern, sie beobachten, das kennen Sie alle. Und vielleicht jetzt hier als Vergleich, ich habe Ihnen jetzt vier Zugänge zum Denken deutlich gemacht. Das Konkrete, das Erzählende, das Gestalten, das Erzählen und das theoretische Denken. Da beziehe ich mich jetzt im Wesentlichen auf das Erfahrungslernen. Aber natürlich geht es nicht darum allein, sondern es geht darum, dieses Erfahrungslernen dann mit dem Wissen aus zweiter Hand in Verbindung zu bringen. Und auch das beginnt, und an einem Beispiel will ich das hier will ich wenigstens zeigen. Hier diese Raupe krabbelt da, hier sind wir völlig auf der Ebene des sinnlich Wahrnehmenden und vielleicht Handelnden. Denkens. Hier fangen die Kinder an, über diese Wahrnehmung in Austausch zu treten. Sie reflektieren im wahrsten Sinne des Wortes, was sie hier erleben und stellen es sich vor Augen. Hier wird es gestaltend nachempfunden. Es wird sozusagen das Erlebnis der Raupe nochmal deutlich. Ich könnte es Ihnen an Sägebildern deutlich machen, wo diese spitzen Sägezähne auch für den Betrachter unheimlich spitz und gefährlich sind. Es wird nachempfunden. Und dann, wo kann ich noch mehr erfahren? Und dann kann ich Erfahrungen, das, was ich gesehen und gehört habe, mit dem vergleichen, was ich in den Büchern finde. Und da sind wir dann jetzt auf der Spur des Naturwissens, das in Richtung eines sinnvollen Gebrauchs der Naturwissenschaft. Das umso besser und umso mehr, wenn es Erzieherinnen gibt, die nicht Naturwissenschaftlerinnen sind, sondern die sich ihre Neugier bewahrt haben und mit den Kindern bereit sind, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen, die an diesen Themen genauso neugierig sind wie die Kinder. Es geht nicht darum, um Fachkräfte, die halbe Naturwissenschaftlerinnen sind. Das ist das Problem von Gisela Lück. Sie kann das mit diesen Experimenten wunderbar umgehen, weil sie ein Kontextwissen hat, wo sie mit jedem Kind und ihren Experimenten umgehen kann. Aber jemand, der nicht dieses Kontextwissen hat und diese Experimente nur nachmachen kann, der kann das nicht so einbetten. Also es macht keinen Sinn, dass man halber Naturwissenschaftler ist, wenn man damit nicht im Alltag was anfangen kann. Und von daher ist es besser umgekehrt. Sich die Neugier bewahren und die Quellen nutzen, wo man diese Neugier befriedigen kann. Und wir haben viele Quellen, nicht nur Bücher. In vielen Fällen haben wir ja auch das Internet mit angesetzt. So, ich müsste jetzt zum Ende kommen. Ja, ich habe jetzt über das Denken der Kinder gesprochen. Ich möchte wenigstens andeuten, dass das natürlich nichts ist, was von alleine geht, sondern dass das nur in einem sozialen Umfeld passieren kann, das aufmerksam ist. Denn wenn Sie nur daneben stehen und dabei Kaffee trinken, dann passiert das alles nicht. Also ich sage das jetzt im Extremfall, das machen Sie ja nicht, ich weiß. Aber nur um deutlich zu machen, diese Dinge, die hier gezeigt wurden, die passieren nicht, wenn Erwachsene nur dabei stehen und sich langweilen. Sondern die passieren, wenn Erwachsene da sind. Die müssen nicht mit den Kindern etwas tun, aber sie müssen interessiert sein, sie müssen engagiert sein an dem, was die Kinder tun. Diese Neugierde, die teilt sich den Kindern mit, diese Aufmerksamkeit, die ist das Wichtige. Und dann passieren solche Dinge. Und darum ist dieses Feld nicht möglich ohne eine soziale Strukturierung. Und dazu gehört eine Umwelt, die sich lohnt zu erforschen. Und die müssen wir den Kindern öffnen und bereitstellen. Und das geht um Räume drinnen und um Räume draußen. Und dass wir hier eine verantwortliche Aufgabe haben, ist klar. Es geht darum, den Kindern die Möglichkeit zu schaffen, sich zu beteiligen. Nehmen Sie diesen Matsch, Eltern, die dabei vorbeigehen und sagen, nein, da darfst du nicht rein. Erzieherinnen, die dort mit den Kindern sind und die entsprechende Kleidung haben, die überhaupt kein Problem haben, die Kinder da reinzulassen. Das heißt, den Kindern die Möglichkeit einer Beteiligung zu schaffen, in Gelände offen zu halten, in denen sie solche Erfahrungen machen zu können und dieses Gelände nicht auf einem Ohr mit ein paar Reagenzgläsern zu beschränken. Denn das ist sozusagen ein geistiger Laufstall, der da geschaffen wird. Es geht darum, mit den Kindern diese Erfahrungen zu teilen, mitzuerleben, was die Kinder da erleben und einen Begriff davon zu bekommen, was das für sie bedeutet. Das ist Aufmerksamkeit, Teil des Wahrnehmens, des Beobachtens. Und dazu gehört, dass wir den Kindern irgendeine Form der Antwort geben. Das kann ein Lächeln sein, das kann Geduld sein manchmal, das kann ein Zurückhalten sein, ein Aushalten sein, aber das kann auch eine Idee sein, die man dazu beiträgt. Und dazu gehört, dass man sich über all das, was passiert, verständigt und nicht jupiterhaft per Hermes die Botschaft an die Kinder weitergibt, sondern mit ihnen sozusagen von Auge zu Auge, von Ohr zu Ohr direkt verkehrt. Das nenne ich, sind Teile einer Kultur des Lernens, das lasse ich hier weg. Ich fasse hier zusammen und komme damit zum Ende. Es geht um eine Bildung, die nicht nur Wissen ermöglicht, sondern ein Handeln, Erzeugen und ein Teilnehmen können. Das macht erst Bildung aus. Dabei geht es in der frühen Kindheit zuallererst um die Bildung eines grundlegenden Erfahrungswissens. Also ich denke, an den schiefen Ebenen wird es deutlich. Man muss erst Gleichgewichtserfahrung haben, bevor man physikalisch, dann meinetwegen auch im Experiment und im Labor über Gleichgewicht weiter forschen kann. Also es geht zunächst einmal, dieses Erfahrungswissen zu ermöglichen, weil, wenn Sie dieses Erfahrungswissen den Kindern vorenthalten, sie natürlich über das Naturwissenschaftliche diese Erfahrung nicht mehr einholen können. Es fehlt ihnen die Erfahrungs- und Verständnisgrundlage dafür. Und dadurch entsteht ein totes Wissen, das wir alle zu Genüge kennen. Wir konnten auch in vielen Fällen Physik nicht mit unseren Erfahrungen verknüpfen. Und darum ist das totes Wissen geblieben. Der kindliche Anfängergeist ermöglicht Kindern Bildung von Geburt an. Nicht die Wissensvermittlung, sondern die Praxis, dem kindlichen Anfängergeist einen Spielraum zu verschaffen. Das Erfahrungslernen benutzt viele Wege. Ich habe hier bei konkret Sinn, über den konkret sinnlichen Weg, das Gestaltende, das Erzählende und das theoretische Denken gesprochen. Das sind Phänomene, die können Sie in Ihrem Alltag finden. Sie finden sie bei älteren Kindern nicht in Reinkultur. Sie finden meistens alles zusammen. Da wird sowohl bewegt, gehandelt, wie erzählt, wie gemalt, wie gestaltet und zum Schluss auch Theorien gemacht. Das geht wild durcheinander. Deswegen benutze ich dafür gerne den Begriff das wilde Denken der Kinder. Aber hier liegt die fachliche Aufgabe, die Kinder in diesem Erfahrungenmachen zu unterstützen, indem wir ihnen Beteiligungen ermöglichen, indem wir mit ihnen die Erfahrung teilen, ihnen Antwort geben, uns mit ihnen verständigen. Und dazu müssen wir sie wahrnehmen und beobachten. Das heißt, wir müssen wissen, was sie denken, was sie machen, wie es ihnen geht dabei, was sie fühlen, was sie empfinden. Und das erfordert unsere tägliche und ständige Aufmerksamkeit. Und dieses Erfahrungslernen hat eine eigene Logik, nämlich es geht spiralförmig in vielen Wiederholungen und erst allmählichen Differenzierungen, wie das Fahrradfahrenlernen eben auch. Tja, Bildung in der frühen Kindheit bedarf keiner, gelingt also nicht durch einzelne Fördermaßnahmen, sondern bedarf einer Kultur des Lernens, an der sich die Kinder, die Erwachsenen im Sinne der Erzieherinnen, im Sinne der Eltern und auch im Sinne der Öffentlichkeit beteiligen. Und sie brauchen eine Kultur und eine Sozialpolitik, die den Kindern dafür die Räume öffnet. Das, was wir derzeit an Kultur- und Sozialpolitik haben, ist äußerst widersprüchlich. Denken Sie an die Krippendiskussion, Kindern werden Krippenplätze geschaffen, aber gesprochen wird über Betreuung, dass die Kinder untergebracht sind. Betreuung ist für mich ein unzureichendes Wort für das, was da passiert. Wir brauchen Krippen, die die Kinder herausfordern, indem sie in diesem Sinne Erfahrungen machen können, indem sie die Grundlagen der Bildung dort schaffen können, Erfahrungsfelder schaffen können, die sie von zu Hause her in vielen Fällen nicht mehr haben. Vielen Dank. Ich habe jetzt die Zeit sehr ausgenutzt, aber ich möchte wenigstens die Gelegenheit geben, wenn an irgendeiner Stelle etwas unklar war, fragen Sie nach, ansonsten würde ich die Diskussion gewissermaßen in die Workshops verlegen, da kommen diese Themen ja alle wieder. Irgendwo noch Unklarheiten zu beseitigen? Ich sehe nichts, dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Mittagspause. Vielleicht doch ein Literaturhinweis. Das Buch Schäfer Alemsate, wahrnehmendes Beobachten, ist jetzt gerade erschienen. Ich kann es hier irgendwo hinlegen, da können Sie mal reinblättern. Da finden Sie im ersten theoretischen Kapitel vieles von dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe. Ich habe das nämlich als Grundlage genommen. Sie finden nicht diese Beispiele dort, aber zumindest den theoretischen Faden. Also wenn Sie mehr darüber wissen wollen, gucken Sie in dieses Buch rein.